Mitgliederverzeichnis der Thule-Gesellschaft. Dieses Verzeichnis ist 1933 in München von dem Gründer der Thule-Gesellschaft, Rudolf von Sebottendorf, in seinem Buch »Bevor Hitler kam« veröffentlicht worden. Auf Anordnung des Nationalsozialismus wurde das Werk beschlagnahmt. Es war zu gefährlich, die Teilnahme der höchsten Führer der Partei an einer esoterischen Organisation öffentlich bekannt zu geben. Wir sagten es schon, von Sebottendorf selbst hatte Deutschland in Richtung der Türkei verlassen, wo er unter sonderbaren Umständen nach Kriegsende starb. Er ertrank. In der folgenden Liste werden die Angehörigen als Mitglied und Gast bezeichnet. Dies bedeutet, dass die Mitglieder solche auf Lebenszeit, während die Gäste es nur auf Zeit waren. Hitler, Rosenberg und Eckhardt erscheinen als Gäste, Rudolf Hess als Mitglied. Das Buch »Bevor Hitler kam« ist in seiner Originalausgabe sehr schwer zu finden, doch in Deutschland hat man einige Ausgaben in Faksimile erstellt, die inzwischen auch schon rar geworden sind. Es folgt eine mehrseitige Aufstellung der Mitglieder der Thule-Gesellschaft. Die Mission von Rudolf Hess. Rudolf Hess wurde in der Thule-Gesellschaft eingeweiht. Deswegen hat er auch die Stimme, die hyperboreische Minne geweckt und besitzt bereits den Vril. Sein Blut ist rein, sein doppeltes Blut, das physische und das astrale. Dies erreicht man nicht in einem zeitlichen Prozess der Vorbereitung über gerade hinaus innerhalb der irdischen Zeit, sondern durch einen Blitz wie bei den Strahlenden. Es ist ein zeitloses Ereignis, das erscheint, wenn das Blut mittels besonderer Praktiken gereinigt wird, durch jene Gralsche Alchemie den biologischen und psychischen Stoffwechsel austauschend. Man hat das Blei umgewandelt. Das Organ des Vril, das von der weißen hyperboreischen Rasse verloren wurde, ist zurückerobert worden. Er, die Säule von Tabronit, die es ermöglicht, in die Ferne zu schauen und die den Himmel durchkreuzt. Der Führer Adolf Hitler hat einer Einweihung durch die Thule-Gesellschaft nicht bedurft. Er war ein Avatar und war mit allen Vollmachten gekommen. Erinnern wir uns des Buches von Kubitschek, in dem dieser den jungen Hitler beschreibt, der des Nachts in die Berge aufbricht, weil er die Stimme gehört hat. Und was Jung uns von ihm erzählte. Wie Rauschning ihn beschreibt, in Schweiß gebadet, witternd und ausrufend, er habe ihn gesehen, er steht dort in der Ecke des Zimmers und ist furchtbar. Er hatte das Wesen, das da kommen wird, gesehen. Diese Vision ähnelt vielleicht jener, die John Dee im Spiegel der Prinzessin Papan sah und die Rudolf II. Den Verstand verlieren lässt. Der hyperboreische Engel, der sie da. Alles, was Hitler tut, steht jedoch im Einklang mit der Weltanschauung der Thule-Gesellschaft. Sein Blitzkrieg ist Wotans Orkan. Sein gesamter Kriegsfeldzug erfüllt sich innerhalb eines esoterischen inneren und äußeren Planes, der Richtung und dem schwindelerregenden Kreisen der Swastika Levogira folgend. Dem Eise von Hyperborea am Nordpol zu, um dadurch die Erdachse aufrichten zu können. Doch Hitler wird in Stalingrad im Kaukasus festgehalten, nachdem seine Soldaten den heiligen Gipfel des Berges Elbrus erklommen hatten. Was war geschehen? Ist etwas verkehrt ausgegangen? Der einsame Flug von Rudolf Hess nach England hatte nicht den erwarteten Erfolg im esoterischen Kontakt eines arischen Vira der Thule-Gesellschaft mit einem des Golden Dawn. England wird nicht in das riesige Unternehmen magischer Wirklichkeit eingegliedert werden. Die Wiedereroberung von Thule und der Eingänge zur entsprechenden Welt. Es wird nun kein Imperium der arischen Rasse geben, errichtet auf zwei Welten. Ist alles gescheitert? Was wird Hitler tun? Wird er umkehren? Nein. Die esoterische Lösung liegt nun darin, dem Umlauf des Kreises der Swastika Levogira eine höhere Geschwindigkeit aufzuerlegen, geschehe, was da wolle, wenngleich es so scheint, als ob es sich an der Oberfläche der Dinge verlöre, wenn auch die Katastrophe hier ausbrechen sollte. Der Führer weiß, dass es keinen materiellen Triumph geben wird, dass der Sieg der Rune Sieg sich in der anscheinenden Niederlage erfüllt. und Hitler beginnt sein Unternehmen Barbarossa, das des mystischen Verlustes und des Todes, um später wieder aufzuerstehen und an der Grenze der Zeit wiederzukehren. Der Heldenmut ohnegleichen von Rudolf Hess wird nicht umsonst gewesen sein. Sein Flug entsprach einem esoterischen Plan. Wenn er auch zum Schein die Rückgabe der Kolonien verlangt und den Rückzug Deutschland aus allen eroberten Gebieten im Westen angeboten hat, so bezog sich sein wesentlicher Vorschlag auf die Nordsee, auf Thule, Hyperborea und die Eingänge und Ausgänge in eine andere Dimension, zur hohlen Erde. Hierüber konnte er mit den umfangreichsten Informationen beisteuern, mit Daten aus den Archiven der Thule-Gesellschaft und des Ahnenerbes. Doch diese Kenntnisse würden nichts nützen, wenn England nicht zuvor eine rassische Politik der Reinigung des arischen Blutes verfolgt. Eine Angelegenheit, die Deutschland und England immer gelingen würde, wenn sie sich der Juden entledigten. Der Spiegel der Prinzessin Papin, der Pfeiler von Tabronit, die gewachsenen Blöcke der Externsteine und der Krummlech von Stonehenge, ohne auf den Puls des arischen Blutflusses, den Puls des Drachen, synchronisiert worden zu sein, würden der Sache nur wenig dienen, wie auch die Informationen, die Rudolf Hess seinen jüdischen und freimaurerischen Häschern gegeben haben könnte, wenig hilfreich wären, wenn es diesen gelungen sein sollte, sie ihm zu entlocken.